Hier ist Klee, jetzt gibt's auf die Löffel. Eng im Mikra und geb Stoff. Bulle Bulli, sonst die Ruhe selbst, ist heute leicht gereizt. Auf hier! Morgens, mittags, abends, er muss laufen. Ich kann schon wieder saufen.